Dann darf der erkältete Mann jetzt die Anmoderation machen. Genau. Herzlich willkommen zu Folge 22 mit dem German Truck Driver, mit Kai und mit mir, dem Erkälteten, einer Druckverlust. Wie hast du dir eine Erkältung angefangen? Ein wunderschön. Ich habe keine Ahnung. Gestern war noch alles in Ordnung so. Dann stehe ich, bin ich aufgestanden. Heute Mittag irgendwann bin ich aufgestanden. Und ich denke, Alter, das gibt's doch gar nicht. Dann will ich die Katze anquatschen, kommt kein Ton raus. Ich denke, ach komm schon. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht nackig draußen rumgelaufen. Nicht. Wirklich nicht. Nicht. Also, nein. Keine nein. Erregung oh. öffentlichen Ärgernisses. Nee. Ja, es kann vielleicht sein, ja gut, es war jetzt ja schön warm die letzten Tage und ich denke mal, bist du auch im T-Shirt rumgelaufen, vielleicht war der Wind dann noch ein bisschen kälter. So, ich habe das Problem ja auch am Hals, wenn es ein bisschen kaltmäßig ja. und ich den Hals nicht abdecke, habe ich nächste Tag auch Halsschmerz. Ja, das ist wild. Also ich bin tatsächlich ohne Jacke rumgelaufen, nicht mal im T-Shirt, so, ne? Die Sonne kam raus, ich denke, oh geil, guck aufs Thermometer, ich denke, puh. 18 Grad, brauchst du keine Jacke, ne? Genau. Ja, und dann war es aber windig, ne? Das, ja, genau. Wahrscheinlich war es das, ja. Ja. Ich bin zu verweichlicht für draußen. Ich bleibe einfach drin. Ja, aber wir sind ja die Generation, die von der Erkältung sich nicht aufhalten lässt. Nee. Gibt da ja andere, die bei so einer Erkältung gleich immer von einer Grippe sprechen. Kennst du die Leute, die erkältet oh, ja. sind und immer gleich von einer Grippe sprechen? Soll ich dir was ganz Schlimmes sagen? Meine Schwester gehört dazu. Hatte die schon mal eine richtige Grippe? Ich glaube nicht. Genau, also, das ist nämlich der Punkt. Also, weil Leute, die eine Grippe mal hatten, die kennen den Unterschied. Ja, da kann ich sogar eine LKW-Geschichte drüber erzählen. Ja, hau raus, bitte. Eine echte Grippe. Ja, wir waren feiern. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gefeiert haben, aber mein Chef war da. Ich war da und der Chef von Universal war da. Und also Universal Transport, für die Firma bin ich ja gefahren, 7 Jahre lang. Und am nächsten Morgen, nee, da ging's noch. Es ging dann montags wieder los, wir haben samstags gefeiert. Montags ging's dann wieder los und mir ging's wirklich immer schlechter. Ne? Und dann bin ich zuerst von der Erkältung ausgegangen und zu viel Alkohol, wie auch immer, oder eine Kombination aus beidem. Aber so montags abends ging dann gar nichts mehr. Und ich war ja schon im LKW, ich war schon unterwegs. Und dann habe ich dann bei Universal angerufen und sagte dann, ich lade jetzt noch ab und dann lass mich bitte stehen. Ich sage, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ne? Und dann sagte mir der nette Herr von Universal, ich auch, ich gehe jetzt nach Hause. Ich sage, wie, bist du auch krank? Ja, ich bin krank. Ich meinen Chef angerufen, der auch krank, ja. Ich denke, alles klar. Ich bin aber immer noch von der Erkältung ausgegangen und habe mich dann um, ich glaube, 15, 16 Uhr hingelegt und habe dann aber komplett durchgepennt bis nächsten Tag irgendwann um 11 oder so. Und wir hatten uns vorher noch verabredet, so von wegen, ey, leg dich hin, ich rufe dich an um morgen früh um 8. Ich habe jetzt eh noch nichts, also keine neue Tour. Und dann bin ich wach geworden, natürlich viel zu spät. Ich gucke auf mein Handy, kein Anruf. Ich denke, oha, was ist denn jetzt los, ne? Also, zurück, ich habe natürlich angerufen bei Universal und da sagt er zu mir, hey, ich habe dich voll vergessen. Ne? Ich denke, was? Naja, egal. Er sagt dann, fahr nach Schneverding. Also, ich stand irgendwo bei Soltau. Und fahr nach Schneverding, stell dich dahin. Ich habe jetzt wieder keine Tour für dich, weil er mich ja komplett vergessen hat. Machen wir denn morgen weiter? Und ich denke so, jetzt, mir ging es immer noch sauschlecht, also wirklich Fieber ohne Ende. Ich war am Schwitzen, wie, das glaubst du gar nicht. Ja, ja. Hab ich geschwitzt. Ja. Und ich denke, hältst du an der Apotheke in Soltau an? Ich denn da auch angehalten. Also völlig, man fühlt sich dann ja auch irgendwie wie benebelt, ne? Ja. Und rein in die Apotheke, ich bin immer noch von der Erkältung ausgegangen. Also wirklich die ganze Zeit, eine heftigen Erkältung. Und dann sagt sie, wollen wir mal Fieber messen, sagt die Apothekerin zu mir. Das machen die übrigens in der Apotheke, wenn du danach fragst, messen die Fieber, ne? Ja, und, aber nicht rektal. Nee, die kommen dann mit so einem Messgerät ans Ohr, so zing. Und genau. Es geht auch innerhalb von einer Viertelsekunde, ne? Ja. Und auf jeden Fall misst die Fieber und da hatte ich noch 39,8. 39,8, das weiß ich noch, genau. Ich denke, Moment mal, mir geht es ein kleines bisschen besser, also immer noch scheiße, aber ein bisschen besser. Ich sage, was war denn da gestern denn los, ne? Und dann sagt sie, das ist keine Erkältung, das ist eine, du hast eine Grippe, ne? Ich denke, scheiße. Ja. Es ist halt ein himmelweiter Unterschied. Ja, das ist wirklich ein Unterschied, das wünschst du keinem. Du bist wirklich komplett im Eimer, komplett. Die tun die Knochen weh, also mir, bei mir war das so. Mir haben die Knochen wirklich weh getan. Ich denke, das gibt's doch überhaupt nicht, Junge. Du kannst dich kaum noch bewegen. Naja, gut, Stimme ist jetzt so wie jetzt ungefähr, so, also so gut wie nicht da. So, und ja, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, das Schwitzen, das war schlimm, Alter. Junge. Also einfach mit der Stimme musst du jetzt ins Tonstudio, kannst du gleich ein paar Rammstein-Lieder singen für Till Lindemann, dann braucht der das nicht machen. Das ist eine gute Idee, da kann der Urlaub machen. Ja, kann der Urlaub machen. Geschwitzt habe ich, wo ich, als unsere Maskenpflicht wieder aufgehoben wurde, dieses leidige Thema. Ja, da sind wir ja quasi alle danach nochmal krank geworden, weil wir kaum Immunsystem hatten, ne? Richtig, genau. Ja, ja. Das ist auch geil, ne? Genau. And my girlfriend and ich beide gleichzeitig, logischerweise, man kommt sich ja nah. Mhm. Und wir haben beide an einem Tag also wirklich, ist richtig ekelhaft, wenn man das jetzt so hört, aber stellt euch also einfach nicht zu sehr vor, aber ich will es nur einmal beschreiben. Wir waren beide komplett im Eimer. Ich bin mit letzter Kraft mit dem Hund irgendwie mal rausgegangen oder wir und dann ins Bett und haben geschwitzt wie, also wirklich wie die Geistkranken. Ich habe noch niemanden so geschwitzt. Die Bettdecke war komplett nass, also wirklich nass. Das hatte ich auch. Ja, ja. Alter. So widerlich. Aber wir haben beide komplett durch und ich schlafe normal nie lang. Also sie schaffte schon mal 18 Stunden durchzuschlafen, ich nicht. Aber da war ich auch ich war so fix und fertig. Das war nachdem wir halt jahrelang diese Masken getragen haben, uns komplett allen Bakterien nicht mehr ausgesetzt haben, unser Immunsystem runtergefahren ist. Ja, danach wurde ich dann gleich wieder krank. Jetzt geht es allerdings, na gut, jetzt hast du dir eine Erkältung jetzt vom kühlen Wind eingefahren. Wann fährst du denn in Urlaub? Wohin ich in Urlaub fahre? A, wann und B, wohin, wenn man das sagen darf? Genau, ich habe nämlich jetzt tatsächlich Urlaub 2 Wochen und ich fahre aber nicht so weit weg. Also ich fahre nach Nordrhein-Vandalen, ne, zu meiner Schwester, auch nur ein paar Tage und dann war's das. Ich wäre gerne einen richtigen Urlaub gefahren, aber ich muss mich da noch ein bisschen finanziell erholen, ich bin da ehrlich. Ne? Überhaupt kein Problem, geht's mir auch. Ja, also das halbe Jahr zu Hause, einige machen sich da gar keinen Kopf und genauso war ich auch. Ich habe mir da auch gar keinen Kopf gemacht, aber es ist schon anstrengend tatsächlich. Ne? Also das Ding ist zum Beispiel, ich hatte jetzt, und kurz, da muss ich einmal kurz ausholen, ich habe mich jetzt mit einem Influencer-Kollegen getroffen, hier einen aus Göttingen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ihm geschrieben, wir hatten uns mal verstritten. Okay. Und ich habe eines Tages wir haben uns mal irgendwann in der Disco wieder getroffen, da war ich aber auch nicht so begeistert, ihn zu sehen. Er hat sich gefreut, ich nicht. Und hat mich aber geplagt, weil wir wirklich sehr gute Freunde waren, zusammen im Fitnessstudio und allen Kram. Und es hat mich einfach, also obwohl ich keinen Kontakt mehr zu ihm hatte und nichts von ihm mitbekommen habe, hat es mich irgendwo in den Gedanken geplagt. Und ich habe mir gesagt, Mann, Alter, du bist ein erwachsener Mann. Man war so gute Freunde. Ich suche einfach jetzt nochmal das Gespräch. Und wenn es denn nichts wird, dann ist es so. Aber wegen einer Meinungsverschiedenheit eine Freundschaft beenden und das so zu lassen, nach 3 Jahren oder 4 oder was das waren. Das fing zur Corona-Zeit an. Zur Corona-Zeit fing das an, genau. Wo wir den Kontakt eingestellt hatten. Mhm. Und habe ihn einfach geschrieben und habe gesagt, hier, pass mal auf, ich wundere dich nicht, dass ich jetzt dir schreibe. Also ich habe ihn entblockiert bei Instagram zum Beispiel, habe ihn dann geschrieben, eine Sprachnachricht, sag, wundere dich nicht, dass ich dir hier schreibe. Keine Sorge, es wird keine Morddrohung. Sondern ich möchte mich einfach aufrichtig bei dir entschuldigen. Ich habe da ein bisschen vor ein paar Jahren ein bisschen überreagiert. Wollte mich halt bei dir wie ein Mann entschuldigen. Musst du nicht annehmen, aber für mein Gewissen, weil ich habe keinen Bock, wenn ich mal durch Göttingen laufe und du läufst da rum, dass es so ein Scheißgefühl ist, weil man sich sieht, so bla, mal war mal cool und hin und her. Von daher... Ja. Ne, wollte ich mich bei dir entschuldigen und vielleicht hast du ja Lust, dass man sich mal irgendwann wieder ausspricht oder so. Und er nach 10 Minuten geschrieben, ey, ich kenne deine Sturheit, ich weiß, wie du bist, deswegen rechne ich dir es hoch an, dass du von alleine auf mich zukommst. Damit hätte ich niemals gerechnet. Und dann haben wir uns getroffen tatsächlich in der Stadt und haben halt so ein bisschen gesprochen und haben uns ausgesprochen. Und es war halt echt geil, weil nach dem Treffen, muss das kurz das Ende kurz hervorheben, weil dann komme ich auf den Punkt, warum ich das überhaupt anspreche, hat er mir geschrieben und sagte, ey, es war so geil, mich mit dir wieder zu unterhalten, in der Stadt zu sitzen, einen Döner zu essen, über den Job zu sprechen, also influencermäßig, und dass wir uns, dass dieser Streit weg ist, und das war einfach mal wieder toll, dich wiederzusehen. Und das war ein sehr geiles Gefühl diese Woche. Und ja, genau. Und dann komme ich jetzt darauf, weil du jetzt gerade sagst, finanziell erholen. Das Thema hatte ich mit ihm auch. Er hat eine erhebliche Steuerrückzahlung. Eine sehr, sehr erhebliche. Und da sind wir, also das ist nicht das Problem, er verdient richtig gutes Geld und das ist nicht so das Problem. Also das ist eine enorme Summe. Aber was er halt sagte, ist, was die Leute außenstehend nicht verstehen, wenn du einmal in diesem Business bist, wenn du damit Geld verdient hast und du zahlst Steuern und du musst dann Steuervorauszahlung zahlen und sowas. Oder Steuer auch nachzahlen. Aber auf jeden Fall möchte das Finanzamt auch immer Steuervorauszahlung haben, bla bla. Du bist dann irgendwann in diesem Game drin und du bist dann gezwungen, Geld zu verdienen. Ja. Und wenn du jetzt, in deinem ist es nicht so dramatisch, aber in meinem zum Beispiel immer selbst kreativ sein musst, so wie er auch kreativ sein muss, immer sich neu zu erfinden, je nachdem, welches Video man hochgeladen hat oder bla bla, ja, ist das eine enorme psychische Belastung tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele, ich sag mal, Jüngere da so in so einen richtigen Dingens fallen, in so einen Burnout oder in eine Depression. Ja, weil du für dich komplett alleine verantwortlich bist in Sachen von, also zum Beispiel bei mir, wenn die Videos zum Beispiel keine Aufrufzahl machen, weil das Thema scheiße ist oder weil ich irgendwas einen Fehler gemacht habe, dann verdiene ich mit dem Video einfach kein Geld. Aber trotzdem die Ausgaben und die Zeit hatte ich trotzdem. Ja klar, natürlich. Und die Statistik fällt dann halt scheiße aus, wenn die ganzen Videos, sagen wir mal, keine Ahnung, nur 3.000, 4.000 Aufrufe haben bei jemandem, der 125.000 Abonnenten hat. Das sieht dann halt wirklich doof aus. Du kriegst keine Werbeangebote und. Das ist all das Thema, was so die Leute nicht hören wollen, aber was halt wirklich wichtiger Bestandteil in diesem Game ist, weil, ja, wir da unsere Brötchen mit verdienen, ne? Ja, genau. Das, gut, was das Influencer sein und so, das hat mich gar nicht so hart betroffen, bin ich ganz ehrlich. Weil, naja, ich habe meinen Job, so wie du ja eben schon sagtest, ne, so. Und das, was ich ja mit Twitch und Co. verdiene, reinvestiere ich ja so oder so wieder in den Stream. Also, aber wenn du dann ins Krankengeld fällst, ja, und du dann nur noch 65% bekommst und die Krankenkasse meint, sie muss erst, wenn ein Schlaganfall war im Oktober, sie muss erst im Februar, Ende Februar bezahlen. Na gut, ich habe natürlich Familie, die mich so ein bisschen unterstützt hat, ne? So, das ist natürlich das auch ist ja das Schlimme. Viel wert. Das so. Aber, und das erdet einen ja auch irgendwo im Nachhinein, wenn es finanziell alles wieder aufwärts geht, wie schnell es sein kann, dass du auch mit Ende 40 in deinem Fall einfach mal wieder an dem Punkt ankommen kannst, ruckzuck, wo du darauf angewiesen bist, dass dir einer finanziell ein bisschen unter die Arme greift. Ja. Und das ist das Unangenehmste an der ganzen Geschichte. Ja, das ist, also unangenehm war das schon, aber irgendwie auf der anderen Seite war ich aber auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dass du Geld von anderen bekommst? Dass meine Familie mir so viel Rückhalt gibt, so, weißt du, das meine ich. Ja, das, gut, ja. Also, ja, das fand ich schon cool, ne, so. Und, aber wie gesagt, das ist, es geht ja jetzt wieder bergauf, so, und ich hoffe, das bleibt auch so, und, Dann wird das schon. Guck mal, desto mehr ich rede, desto besser wird die Stimme, glaube ich. Ja, klar, natürlich. Also, wir müssen weiter reden. Ja, das machen wir. Bei mir geht es ja auch langsam wieder bergauf. Also wo ab Corona 2019 ist bei mir ja alles zusammengebrochen und weggebrochen. Das kann sich kein Außenstehender, weil der GTD, der lacht und bla bla in die Kamera bei jedem Video und lässt sich nichts anmerken. Aber ich kann euch sagen, als 2019 ich alle meine Shows, die fast ausverkauft waren, das wäre das größte Erfolg, den ich in meiner Karriere jemals geschafft hätte. Also muss man das ja auch mal sehen. Ja. Also mit meinem Comedy-Programm, wofür ich echt viel Geld bezahlt habe, weil ich mir da Coaching-Unterstützung geholt habe und bla bla bla. Als das dann alles abgesagt wurde. Und dann auch alle Werbeeinnahmen so gut wie nicht mehr vorhanden waren. Ja, genau. Das kenne ich ja auch, ja. Ist für mich da wirklich irgendwo, habe ich gedacht, okay, Alter, das war's jetzt. Ich hab jetzt nicht so eine Hilfe, ich hätte ja auch so eine Selbstständigenhilfe, bla bla, beantragen können hin und her, aber es muss ja auch wieder alles zurückbezahlen. Ja, genau. Und dementsprechend hat man dann auch irgendwo Schulden angehäuft. Und die muss man dann auch abbezahlen. Und also ich gebe jetzt mittlerweile, ich sag ja ganz ehrlich, wenn ich eine Werbung mache in einem Video und das Produkt ist geil, dann interessiert mich auch nicht, wenn da einer drunter kommentiert, hier scheiß Werbung und bla bla. Interessiert mich wirklich nicht mehr. Weil wenn ich alleine, das finde ich ja bei, ich glaube bei ich habe ja auch Sky hier, den Fernsehsender. Da habe ich das Cinema-Paket zum Beispiel. Ne? Kinofilm und sowas. Ja. Mhm. Und Rainer, wenn ich, meine Freundin und ich haben immer einen Tag, es ist der Samstag, das ist unser Pärchenabend. Mhm. Und dann gucken wir, entweder gehen wir was essen, so wie gestern hatten wir ein Geschäftsessen zwar, aber es war ein Essen und danach aufs Sofa, Tüte Chips, einen Film angemacht und dann den Abend genießen, so. Und wenn ich aber bei Sky Cinema, Sky, für das ich schon Geld bezahle. Ja, jetzt kommt's. Ich war lange nicht mehr bei Sky unterwegs, aber jetzt bin ich gespannt. Bro, bevor dieser Film anfängt, laufen mindestens vier Werbung hintereinander. Bevor der Film überhaupt anfängt. Und wir reden hier von keinen 5-Sekunden Werbung. Ja. Und das finde ich eine Frechheit. Ja, das ist schon, finde ich auch. Ja. Und es ist überall Werbung und alles muss irgendwo durch Werbung und muss irgendwo was ich finanziert werden. Und aber auf jeden Fall muss man halt irgendwo auch Geld bekommen. Zum Beispiel, meine Musik finanziere ich auch von den Einnahmen, die ich irgendwo generiere, also muss ich auch irgendwo eine Werbung schalten. Mhm. Ja. Und ja. Das gehört einfach nur mal dazu. Und wenn das, keine Ahnung, jemandem nicht passt, dann weiß ich nicht, bei anderen gibt's das auch. Also bei allen. Ja. Also jeder, der Werbung bei Instagram oder bei YouTube macht, den und der verdient damit Geld. Und das passiert nicht versehentlich, dass ich draufklicke, oh, ich will versehentlich meine Videos monetarisieren. Also. Nee, natürlich nicht. Ne? Ja. Ich hab das ja bei YouTube ja jetzt auch gemacht. Mein Kanal ist ja sehr klein, wie du weißt. Und ich denke, komm, machst du trotzdem Monetarisierung an und hier und da, blau und blub. Und nachdem ich die Monetarisierung angemacht habe, das ist jetzt 3 Monate her, wir können da ja gerne drüber reden, oder? Kein Problem. Wahrscheinlich denkst du gerade, ey, cool, so habe ich angefangen. Wahrscheinlich kommt das gleich. Dann hat es 3 Monate gedauert, bis ich tatsächlich die erste Auszahlung bekommen habe von, pass auf, halt dich fest, Kai, 90 Euro, ne? Ja, oder 93 Euro. So, hallo, das ist, ja, 90 Euro, also. Eben, genau. Ich habe mich da mega drüber gefreut sogar. Ich denke, Junge, 45 Euro netto. Ja, genau. Ne? So, das ist einmal Kino gehen, was los? Ne? Das, also. Oder ein neues Kabel. Oh, neues Kabel. Junge. Scheißegal wozu. Also ich sag dir, und wenn du es auf den Kopf haust, weil wegen irgendwas, ist doch scheißegal. Ist doch, kann doch Leuten egal sein. Jeder, es ist ja auch immer der Punkt, jeder hat ja selbst die Möglichkeit, das zu machen. Und jeder kann damit selbst Geld verdienen und bla bla. Genau. Genau. Aber ich wollte halt nur sagen, wenn du halt irgendwann in diesen Trott bist hin und her und du, also wie gesagt, 2019 war so mit meinen Einnahmen erfolgreichstes Jahr und dementsprechend bemisst sich das Finanzamt ins Folgejahr an den erfolgreichsten Jahr. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, genau. Und wenn dann aber die Einnahmen, ich sag mal, um 70-80% wegbrechen, das Finanzamt möchte aber trotzdem die Vorsteuer haben. Ja, genau. Und dann habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte dann eine Steuervorauszahlung in den ersten 3 Monaten nach 2019 von 5.000 Euro. Ja. 5.000 Euro. Guck aufs Geschäft, weg. Und du musstest, das Finanzamt ist da anders vor, ne? Die kommen nicht zu dir an und sagen, hey komm, lass dir mal 2-3 Monate Zeit, das passt schon. Ich bin da vollkommen ehrlich. Die haben mir auch schon mal vor 2 Jahren das Konto zugemacht. Mhm. Und zwar, wo Corona war, meine Einnahmen um 70% weggebrochen sind. Ja. Die ersten 5.000 Vorauszahlung, die gingen noch ab, aber danach war mein Konto leer. Ja. Mein Geschäftskonto. Es war einfach leer, es war nichts drauf. Und dann wollten die nach 3 Monaten, 4 Monaten dasselbe nochmal. Also, nochmal eine Vorauszahlung von 5.000. Mhm. Und das war aber nicht drauf. Es konnte nicht abgebucht werden. Und ja, das, ich schwöre dir, und meine Buchhaltung hat gesagt, das machen die mit Absicht beim Finanzamt. Das war auf dem Freitag. Und Rainer, die machen dir dann alle Konten zu. Ja, ja, ja. Alles. Privat, Hauskonto, also wo ich hier meine Hausraten von abgehen, und Firmenkonto, es war alles zu. Ich wollte, ich werde es nie vergessen, wir wollten einkaufen gehen, Freitag, vor Wochenendeinkauf. Ich gehe zum Automaten, keine Kontoverfügung möglich. Digga. Und dann hatte ich schon einen Anruf in Abwesenheit von der Bank. Habe ich aber nicht gesehen. Habe ich gesagt, hey, ich rufe meine Bank an, ich sage, ja, so und so. Ja, Sie haben es schon gemerkt, ich habe hier eine Kontopfändung vom Finanzamt. Ich sage, was für eine Kontopfändung, was ist das denn? Ja, da kann ich jetzt leider nichts machen. Sie müssen 5.000 Euro auf Ihr Geschäftskonto einzahlen, dann kann ich das gleich rausschicken, damit das Finanzamt dann zum Montag, Dienstag die Pfändung dann wieder freigibt, damit Sie wieder Kontoverfügung haben. Vorher kommen Sie leider nicht mehr an Ihr Konto dran. Ich sage, ich gebe da ja nur ein Problem. Ganze Wochenende keine Kohle in der Tasche, Junge. Ganze Wochenende keine Kohle. Ich hatte, also wenn ich alleine gewesen wäre, ich hatte vielleicht noch ein Zwanni im Portemonnaie. Hm. Gut, damit werde ich jetzt auch irgendwie noch rumgekommen mit, keine Ahnung, auf wirklich Sparfuchs, sein Vater. Hm. Aber dieser Moment, wo du, alles zu, und dann, da gibt es auch keine Diskussion im Finanzamt. Da gibt es keine Diskussion. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie sagte ja, wegen den 5.000 Euro, die braucht sie dann, und umso schneller ich das drauf zahle, umso schneller wird das Konto auch wieder freigeben. Da habe ich gesagt, Frau Punkt, Punkt, Punkt, es gibt nur ein Problem. Sagt sie, was denn? Ich sage, ich habe keine 5.000 Euro. Sagt sie, ja, dann haben sie wirklich ein Problem. Und ich hatte Glück, was war das nochmal? Ich hatte, warte, was war denn das? Irgendwie hatte ich es. Entweder war noch eine Auszahlung von mehreren Monaten von einem ehemaligen Werbepartner oder so. Ich habe es irgendwie zusammenkratzen können und das dann damit überweisen können, und dann war mein Konto wieder frei. Ich kann es dir gar nicht auslegen. Also ihr müsst es verstehen. Ja. Auf meinem Privatkonto, sagen wir mal, nur eine Summe, waren jetzt, sagen wir mal, 2.000 plus. Aber dadurch, dass die Pfändung da war, kam ich auch nicht an das Guthaben. Mhm. Weil alles zu ist, bis du die 5.000 bezahlst, und dann kommst du auch erst wieder an dein anderes Geld. Ja. Das ist verrückt. Du hast Geld, aber du darfst es nicht haben. Und die hat mir halt gesagt, das hat sie bei ganz anderen. Es passiert jedem Geschäftsmann mal, dass er irgendwo sich, oder durch diese Krise ist bei mir halt alles kaputt gegangen da. Aber es gibt auch welche, die sich mal verkalkulieren und dann halt solche Nachzahlungen haben oder Vorauszahlungen haben. Ja. Das ist bei der Bank, die kennen das. Wie sagte ich, sie hat das immer auf dem Freitag. Die machen das immer auf dem Freitag. Und durch Dritte habe ich dann nochmal erfahren, die auch viel, die beim Anwalt der Arbeit die Pfändung auch durchgeführt hat und führt, die sagte, ich habe das auch immer, so eine Kontopfändung immer auf dem Freitag gemacht, weil dann tut das richtig weh auf Samstag, Sonntag, und dann kümmern die sich schneller drum. Das wird wohl der Grund sein. Das denke ich mal, ne? Also, ja. Kann ich niemandem empfehlen. Arsch, ne? Das ja. Das liebe Geld, ne? Und wenn du das deine erste Betriebs... Ich habe meine Betriebsprüfung hinter mir, ich bin glücklich. Ich muss nur 4.000 Euro Steuer nachzahlen. Ich habe da mit meinem Kollegen auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe diese Betriebsprüfung 2 Jahre rückwirkend. Jeden Zettel, Alter. Und er sagt, du, da bin ich auch gerade drin. Sag ich, ach du Scheiße, sagt er. Er sagt, das F... mein Kopf, sagt er. Ich sage, ich fühle es. Ja. Das ist unfassbar. Was du alles, und ich bin ja da, ich habe halt ein Buchhaltungsbüro, die machen das. Aber ich kriege aus, ich bin da wirklich, ich bin wie viele kein mit der Buchhaltung, das ist so eine Geschichte, da bin ich also wirklich komplett raus. Also das ist für mich, Und Das ist wirklich ätzend. Also gerade wenn du nicht in dem Game drin bist, so, ne, dann. Genau, oh, Junge. Und er aber auch, aber er hat eine, also warte mal, ich muss mal kurz die Zahlen rechnen. Er hat Steuernachzahlungen im 6-stelligen Bereich. Ein größerer Influencer also. Ja, ja. Und zwar, kannst du nicht mit durch die Gegend laufen, ist eine Katastrophe. Und zwar nicht der unterste 6-stellige Bereich. Und ich sag, Alter, was hast du denn verdient in der letzten Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben? Ja, so eine halbe Million. Ich sag, was? Was mache ich eigentlich falsch? Uiuiui. Da hätte ich ja schon 2, 3 Alben produzieren können. Aber das, der Unterschied ist, ich lebe in der LKW-Bubble. Das heißt, ihr müsst es, wenn die Leute denken, GTD ist reich, nee, bin ich nicht. Ich will euch das mal kurz erklären. Das Problem in unserem Bereich ist, sagen wir mal, Werbeträger oder Werbepartner muss sich für unsere Bubble eignen. Sagen wir mal Zulieferer oder bla bla, irgendwelche Produkte, die irgendwas mit Käufer, LKW-Fahrerinnen und Fahrer zu tun haben. Danach wählen die uns ja aus. Und da gibt's halt relativ wenig. Ja, ist so. Und die wenigen, die es gibt, die zeigen auch nicht gerade wildes Interesse, so, ne? Genau. Also, weil das Geld ist halt knapp. Wir haben jetzt kein, unsere Zuschauer sind jetzt gerade nicht in Berufen zugegen, die 35 Euro Stundenlohn haben. Ja. Ich kann das auch verstehen. Ja? Und deswegen kriegt man da auch nicht die fetten Deals angeboten. Also er zum Beispiel, ich will die Plattform jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal, er macht zwei Kurzvideos, insgesamt 2 Minuten, und kriegt dafür 10.000. Wir wollen bestimmt alle wissen, wer ist das? Und ich denke, und das ist, also wirklich, und dementsprechend verdient er natürlich auch so viel und kriegt halt Werbeangebote im laufenden Band, ne? Naja. Das ist eine ganz andere Liga und ganz andere Hausnummer. Da würde ich nie hinkommen. Ich kann ja aus meiner Haut gar nicht. Man kennt mich als German Truck Driver. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier neuerdings, keine Ahnung, Toaster testen oder was? Oder in die Beauty-Branche gehen? Toaster-Tester. Ja, das ist so. Ich werde immer GTD bleiben. Ich will mich darüber nicht. Ich will mich darüber nicht beschweren, Rainer. Das Ding ist einfach nur, man muss halt verstehen, dass man halt nicht so fette Werbedeals angeboten bekommt. Und wenn ich mal eine Werbung mache oder der Rainer eine Werbung macht, dann bitte gönnt uns das, weil das ist wirklich, was wir brauchen. So, bitte. Ja. Ernsthaft, das ist kein Geheule, es ist auch wirklich so. Es ist so, dass wenn wir mal einen Werbedeal angeboten bekommen, wenn ich in einem Video zum Beispiel Werbedings mache, dann gönnt mir das. Bitte. Ja. Genau. Also ich habe das ja am Anfang auch so gesehen, Werbung nervig hier und da, bla und blub. Also ich finde Werbung immer noch nervig, davon mal ganz ab. Aber ich will ja im LKW mein Setup immer wieder steigern und verbessern. Habe ich jetzt tatsächlich auch machen können. Ja. Und ohne Werbung und ohne Placements ist das gar nicht mehr möglich. Nicht mehr, aus dem Bereich bin ich raus. Und das schon seit einem Jahr so ungefähr. Ne? Na klar, habe ich viel selbst investiert und wahrscheinlich war es bei dir ähnlich. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da kannst du das gar nicht mehr alleine finanzieren. Irgendwelche Verbesserungen haben willst. Ich habe das lange Zeit immer selbst finanziert, auch von meinem Privatgeld. Ja. Und das muss aufhören. Das heißt, ich mache auch, also die Leute können sich das nicht vorstellen. Ich habe Werbung gemacht für irgendwelche Produkte. Da haben mir dann entsprechende Leute gesagt, also wenn du dich weiter verramschen willst, dann mach so weiter. Weil ich habe einfach Deals gemacht für zu Preisen, die würde nicht mal 5.000 Abonnenten YouTuber machen. Jetzt hackt er schon wieder auf mir rum. Ach so, das war schon nicht. Nein, ich meine ich doch überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich habe dir das mal gesagt, glaube ich, ne? Für was ich genommen habe oder sonst irgendwas. Ja, da hatten wir uns drüber unterhalten tatsächlich. Aber ich glaube, das war privat, ne? Das, privat, ja. Genau. Und das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Ich lehne alles ab, entweder da ist ein, weil ich muss auch irgendwas, ich muss was bezahlen können, ich muss mir auch was von leisten können. Entweder die bezahlen vernünftig oder sie gehen weiter. Ja. Das hatte ich nämlich jetzt so kurz. Bringt dir aber auch nichts, wenn du mehr Kosten als Einnahmen dadurch hast. Was soll das? Du nervst ja auch damit dein Publikum. Ja, irgendwo. Genau, das kommt noch dazu. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in 10 Videos 10 Werbung mache oder in 10 Videos eine vernünftige Werbung platziere. Dann ist das für den Zuschauer nicht so dramatisch. Vielleicht hat er noch Mehrwert von der Werbung, von dem Produkt. Ja. Aber wenn ich jetzt nur Kleingeld dafür bekomme und muss dann in 10 Videos hintereinander Werbung machen, damit ich mal irgendwie vernünftige Einnahmen generieren kann, dann ist der Zuschauer schneller genervt. Ja. Und dementsprechend, ich hatte da jetzt ein Angebot, das hatte ich hier mit unserer Managerin, die hatte mich angeschrieben und hatte mir dann das sondern hat mir dann, hat mir dann finanzielle, also was sie geben wollten, mir dann geschickt. Wir beide waren uns dann schnell einig, dass sie irgendwie sich vielleicht an irgendwas Kleineres wenden sollten. So, weil das würdest selbst du nicht machen, Rainer, glaub mir das. Okay. Nein. Ich glaube aber, ich weiß, welches Angebot du, ist egal. Aber ich glaube, ich weiß, welches. Echt? Ja, ich vermute mal, dass ich ein ähnliches bekommen habe, vielleicht. Ah, okay. Das war nach dem Podcast auch noch drüber reden. Machen wir aber ich, den geheimen Talk. Aber ich habe es ihr gesagt, tut mir leid, ich sage tschüss, mache ich nicht. Ich habe da ein andere, da sind wir gerade in Verhandlungen, das ist, also da auf diese Werbung habe ich, es gibt, also Leute, ihr dürft ja nicht vergessen, ich mache ja nicht nur diese Werbung, nur um einfach damit Geld zu verdienen, sondern wenn es ein geiles Produkt ist und ich es einen Mehrwert für meine Zuschauer sehe, das vorzustellen, dann freue ich mich wirklich wie Bolle drauf. Deswegen habe ich auch mal Werbung angenommen in der Vergangenheit, wo ich einfach so gut wie kein Geld mitverdient habe, was ich nicht mehr mache, ja, weil es nervt einfach, es ist halt der falsche Ansatz, den ich da gegangen bin. Aber das Produkt, wo ich richtig Bock drauf habe und ich hoffe, wir können uns da einigen, das ist richtig toll und ich hoffe, wir kriegen das jetzt mal gedeckelt irgendwann. Ja, das wär's, ne? Das wäre doch schön. Ja, da freue ich mich halt drauf. Ich freue mich auch drauf, das vorzustellen und da freue ich mich auch, das in meinem LKW einbauen zu können, bauen zu lassen. Ja, und ja, okay, alles klar. Ja, ja. Und genau. Und da freue ich mich natürlich drauf. Aber ja, das ist jetzt natürlich gerade Deep Talk gewesen. Ich hoffe, vielleicht für die Leute ist es ja mal interessant, es zu hören. Weiß ich nicht. So, ja. Aber du wolltest gerade irgendwas sagen? Ich gehe davon aus, dass es für die Leute interessant ist, weil viele fragen mich ja auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele fragen mich ja auch und so. Erzähl doch mal was hier und da drüber und Punkt. Und der Podcast ist doch die Möglichkeit, wo der ein oder andere Fan doch ein bisschen mehr Informationen über sowas bekommt. Ne? Und ich denke schon, dass das ankommt, glaube ich. Kann man mal erzählen, es ist doch mal ganz interessant. Wir können auch, wir sind jetzt da irgendwie wieder wie, keine Ahnung, was dazu gekommen dieses Thema auszupacken, aber mir war es halt mal wichtig zu erzählen, weil ich das halt mit meinen Kollegen, wir das Thema hatten, wie er zu mir auch meinte, also so völlig erschöpft mich angeguckt hat und sagte, ey, das Schlimme ist, wenn du einmal da drinne bist, so, es ist, man will mich, er sagt dann auch, ich will mich nicht beschweren, aber ja, du kannst nie wieder abschalten. Also du kannst nicht abschalten. Für Leute, die wenn ich ein YouTube-Video hochgeladen habe und dann überprüfe ich, wie kommt es an? Wie ist die Watchtime? Wie sind die Kommentare? Bla bla bla. Und danach ist, wenn das dann gut läuft, dann kann ich mit dem Video abschließen und genau in dem Moment kommt, okay, jetzt brauche ich in 6 Tagen eine Videoidee. Mhm. Ist bei mir immer, also ich werde jetzt auch wieder ein paar Vlogs mal mehr machen, weil tatsächlich das meine Arbeit begleitet und dass das viele das ja auch sehen wollen. Aber ich habe jetzt halt da nicht so krasse, bei mir ist ja immer unterschiedlich, wie jetzt zum Beispiel ein Interview mit Daniel Schäfer, was ja unfassbar gut ankommt, wo ich wieder nicht mit gerechnet habe. Das verstehe ich manchmal nicht. Also manchmal habe ich so Videos, da denke ich, okay, das knallt rein, das knallt dann aber nicht rein und dafür aber ein anderes. So. Ja, ja. Da habe ich auch mal eine Werbung, das muss ich auch mal ganz kurz sagen. Es gibt auch eine Art von Werbung, die du platzieren kannst. Also Leute, es kann sein, dass der Kunde sagt, okay, ich zahle Summe X so, um in dem Video zu sein, oder man staffelt das nach Aufrufzahlen. Ja. So, und da mein größter Fail war, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so war, den Dezember verpasse ich immer. Das ist der Monat, wo man am meisten verdient mit YouTube. Und zum Jahreswechsel, der Januar, Februar, sind die beiden Monate, wo man am wenigsten verdient mit YouTube, nur damit ihr das versteht. Und ich bin am Ende des Jahres immer so ausgelaugt, dass ich Dezember so gut wie nichts uploade. Obwohl ich da eigentlich am meisten machen müsste, wie alle YouTuber. Ja, genau. Müsst ihr auf meinen Kanal mal gucken. Dezember seht ihr, ich glaube, diesen letzten Dezember habe ich nur 2 Videos hochgeladen. Katastrophe mit mir. Ich glaube, ich keins oder so. Ich habe keine Ahnung. Katastrophe. So, und da hatte ich 2 Videos in der Pipeline. Also die waren fertig. Mhm. Und ich hatte einen Kunden, mit denen habe ich ausgedealt, wenn die Aufrufzahlen von bis so und so viel Euro, von bis danach so und so viel und dann von bis Open Ende Maximalbetrag so und so zu viel. So. Jetzt habe ich diese Werbung, das Video könnte ich mir aussuchen, wo ich diese Werbung einbaue. Und ich habe gedacht, das Video, weil es wirklich ein geiles Thema war, das wird das Video sein mit den meisten Aufrufzahlen. Und das andere habe ich gedacht, okay, ist eh nur, ich weiß, ich lade ich im Januar hoch, damit ich Januar wenigstens noch was hochlade, weil da lohnt es sich einfach wirklich kein YouTube zu machen. Das ist eine Katastrophe. So. Jetzt lade ich das Video hoch, wo ich der Meinung bin, es hat die meisten Aufrufzahlen und platziere diese Werbung in diesem Video und es floppt. Ja. Und lade im Januar dieses zweite Video, dieses Nischenvideo hoch und das rankt. Da ich raste aus. Ich hab mich doppelt in den Arsch du weißt. Dezember kaum Aufrufzahlen mit dem Video gemacht. Das Video als solches hat nichts verdient und dadurch, dass es so wenig Aufrufzahlen gemacht hat, habe ich mit der Werbung auch so gut wie nichts verdient, war unterste. Und im Januar, wo ich nichts mit YouTube-Video großartig verdiene, weil man so einen schlechten Wert da hat, da macht das weit über 100.000 Aufrufe, aber da ist die Werbung nicht drin gewesen. Da, ey, ich war sauer. Ich war einfach sauer. So eine Scheiße, weil ich das Geld gebraucht hätte. Ja, ja, na klar. Das ist ja, so die Leidendings. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Interview mit Daniel Schewe, was hat das jetzt? Warte, let me looking inside 92.000, also 93.000. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Das ist ein Interview. Ey. Ja. Ich weiß es nicht, Rainer. Du musst mehr Interviews machen. Ja, mit wem sollte ich denn alles interviewen? Also, nicht mit deinen Nachbarn, das hat keinen Sinn. Nee. Aber. Nee. Bist du eigentlich der Umkreis? Obwohl die bestimmt nett sind, also, aber so meinte ich das jetzt natürlich nicht. Dazu äußere ich mich nicht. Okay. Ich weiß nicht, wer alles hier irgendwo was hört. Das ist auch ein geiles Thema. Bist du schon im Umkreis, wo du wohnst, privat, ist das geleakt? Also von Leuten, die um dich rum wohnen, wissen die, was du machst? Teilweise, nicht so viele, aber erschreckend viele im Gegensatz zu mir. Also wie ich dachte, meine ich. Ja, ja. Ich werde hier in der Umgebung auch relativ oft zu meiner Kanalgröße relativ oft angesprochen, ne? Teilweise oder meistens komischerweise immer bei irgendwelchen Discountern. Keine Ahnung warum, aber da ist es halt am meisten. So, das ist zum Beispiel ein Aldi-Mitarbeiter, der ankommt und sagt, ey, und dann hier gleich um die Ecke, der, und ey, du bist doch hier der LKW-Fahrer, kann ich Foto machen? Und so, ich denke, oha, okay. Ich tarne mich tatsächlich immer sehr gut. Okay. Also ich habe meistens nichts an mit irgendwie GTD-Logo, weil dann wird es ganz, ganz schnell, dass man erkannt wird. Und habe meistens eine Sonnenbrille auf und laufe ganz verranzt rum. Also ich laufe immer rum wie so ein halber Obdachloser. So laufe ich immer rum. Also, aber mich erkennt, also klar, das ab und zu wäre ich auch mal da so erkannt, aber ich laufe meistens immer so rum, dass man mich auf den ersten Blick, glaube ich, nicht so erkennt. Und dann bin ich immer auch ganz schnell. Ich bin immer wie Speedy Gonzales. Und du erkennst ja, wenn dich jemand erkennt. Das siehst du sofort. Du siehst sofort, wenn dich jemand erkennt und dann gehe ich auch meistens schnell. Die Blicke sind anders irgendwie, ne? Also. Ja, und kritisch wird es. Wir saßen mal beim Chinamann hier in Kiel. Meine Schwester sitzt mir gegenüber. Der Rest der Family war natürlich auch da, so. Und meine Schwester beobachtete die ganze Zeit jemanden und sagt dann irgendwann zu mir, der geht mir auf den Sack. Ich so, hä, wieso, was macht der denn? Ich achte da selber nicht mehr drauf. Und so, der guckt immer zu dir rüber. Ich denke, hä? Ja, ich sag, ja, dann lass ihn gucken, so, ne? Aber das, also mir fällt's nicht auf, meiner Schwester schon, so, ne? Ich denke, Junge, das kritisch hat mich aber niemand angesprochen. Ne? Weißt du, es ist dann so, bei mir wird dann immer erst das Handy in die Hand genommen und dann gucken sie auf den Kanal oder auf irgendwas, um das Bild nochmal zu checken, ob ich das bin oder auf Instagram. Ja. Und ich habe da absolut überhaupt kein Problem, man kann mich immer ansprechen, aber die wenigsten trauen sich das tatsächlich bei mir, warum auch immer. Dann wurde ich oben in Hannover bei meiner Zettelfee, wo ich die Papiere immer in Empfang nehme, wurde ich auch erkannt, standen zwei jüngere Bengels da so und zwei Jüngere ist gut, ne? Also im Gegensatz zu mir jünger zumindestens. Und die haben auch nichts gesagt, ne? Ich habe so noch meine Späßchen gemacht und so. Bin dann wieder zurück in LKW. Eine halbe Stunde später schreibt mir jemand in den Chat, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Das kenne ich auch. Alter. Aber, also, ich mal Weirdes hatte, war, also ich bin wirklich, wenn ich LKW fahre, wenn ich fahre, also nächste Woche fahre ich ja wieder, dann sieht man mich ganz selten außerhalb des LKWs. Aber es war schon die ganzen Jahre bei mir immer so, dass ich mich auf Rasthöfen und Raststätten so gut wie nie rumgetrieben habe. Ich war immer nur auf irgendwelchen Wiesenparkplätzen oder sowas. Ja, ja. Jetzt nicht, also da, wo ich auch noch nicht bekannt war. Also ich bin ein bisschen da, ich bin da in meinem eigenen Film, so, keine Ahnung. Ich sag dir, wie ich mein Dings, ich fahre zum Beispiel, wenn ich abgeladen habe und geladen habe, dann fahre ich eine Teilstrecke zurück und dann höre ich mir meistens Radiosender an, wo ich müde werde. Sowas wie dann zum Beispiel Deutschlandfunk, morgens um 3. Ist geil, Alter. Schläfst du fast ein, nur beim Zug. So. Aber dann fahre ich den nächsten Parkplatz an, schmeiße mich hinten aufs Bett und knacke sofort ein. Nach 20 Minuten schmeiße ich mich wieder auf den Sitz und oder nach 45 Minuten und fahre dann weiter. Das heißt, wenn ich dann aber mal außerhalb des LKWs bin, bin ich nur ganz schnell, um irgendwas zu erledigen, keine Ahnung, ich muss irgendwas an der Tanke kaufen, bla bla, und springe sofort wieder in den LKW rein. Oder bin ich auf der Raststätte kurz, und das wollte ich sagen, habe ich kurz mich hinlegen wollen oder habe mich hingelegt und mache die Gardinen wieder auf. Also nach dem Dings mache die wieder auf und dann stehen zwei Dudes bei mir vorm LKW mit Handy in der Hand und machen gerade ein Foto. Oh wow. Und ich stehe, also das, wenn die das jetzt hören, tut mir auch leid, dass ich da nicht reden wollte, aber ich bin gerade aufgestanden und hatte absolut keinen Nerv. Ich will da nicht reden. Man hat auch nicht immer so Lust dann zu reden. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. Ja. Vielleicht, ich will dann nicht immer so, was soll ich mal reden? Also, nee, erst will ich einen Kaffee haben, sonst rede ich auch nicht. Ja, den trinke ich ja nur mal morgens so, also keine Ahnung. Ja. Ja, nee, alles gut, hin und her. Ich bin eher so, ich glaube, bei mir liegt das daran, dass ich diese Einstellung auf Konservation im Voraus brauche. Also zum Beispiel unsere Live-Podcasts, wenn die irgendwann stattfinden. Da weiß ich ja, da kommen welche und da habe ich auch voll Bock, mich mit den Leuten zu unterhalten. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann bin ich in meinem Film, dann höre ich irgendwie andere Podcasts, Radio, das, und habe auch ein bisschen die Ruhe in mich einwirken, weil ich da einfach mal für mich alleine bin und so. Und da bin ich nicht drauf, klar, also auf dem Nordheimer Autohof, wo ich den LKW übernehme, das ist ja dann jetzt schon bei helllichten Tag, waren letztens auch zwei richtig coole, warte mal, der eine war, der hatte mich erkannt, der war ein Volvo und der andere Arbeitskollege, der kannte mich, glaube ich, gar nicht, hat mir trotzdem die Hand gegeben und wir haben uns super unterhalten. Also es ist jetzt nicht, dass der anscheinend nicht erweckt, dass man sich keine geile Connections hat, wenn man die Leute trifft. Aber ich weiß das Wort, ich bin immer in mich gekehrt, wenn ich dann irgendwo draußen rumlaufe. Ich bin immer so in mir drin irgendwo. Falls man das versteht. Ich denke also die ganze Zeit. Zu mir sagt man, ich träume. Ja, ich bin so in mich verkehrt. Und das Problem ist, ich gucke dann immer böse. Haben mir ganz viele schon immer gesagt. Ich gucke immer böse. Ja. Aber ich bin nicht böse. Ich denke einfach nur nach. Und wenn ich nachdenke, gucke ich scheinbar sehr böse. Also einfach. Aggressiv. Ja, aggressiv. Ich gucke immer sehr. Ja, doch, tatsächlich. Ich gucke immer sehr aggressiv. Wenn ich nachdenke, vielleicht habe ich auch böse Gedanken. So. Weiß das nicht. Ja, an die Grünen denke ich oft. Dann, an die Grünen denke ich oft. Da muss ich leider. Da kann ich. Also, wenn ihr mich seht und ich gucke, dann kommt auf mich zu und sagt: Kai, hör auf, an die Grünen zu denken. Dann zaubert ihr mir ein Lächeln ins Gesicht. Wenn das jetzt passiert in den nächsten Wochen. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Wenn einer dieses Podcast hört, das finde ich auch gut. Wenn ihr uns anspricht, ich weiß nicht, wie es beim Rainer ist, aber das Problem ist, ich mache das jetzt 6 Jahre und es sind einfach nach 6 Jahren immer dieselben Sätze, die als Auftaktsatz kommen. Also entweder ruft jemand von anderen Straßen und sagt, ey, GTD, coole Videos. Was soll ich dann darauf antworten? Das ist ja ähnlich wie mit Kassierern oder so, ne? Wie oft hören die den Satz, wenn der Scanner das nicht kann, dann nehme ich es halt umsonst mit. Oh. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das hören die am Tag 13 Mal. Ich fände es, also wenn ihr gerade Podcast hört und eins von uns beiden trifft, denkt euch ein Thema aus und wenn ihr uns anspricht, dann sagt ihr, ja, wäre auch mal cool beim Podcast, das und das Thema zu besprechen und so ganz kram. Dann hat man einen ganz anderen Gesprächsauftakt. Werdet kreativ. Oder bezahlt meinen Einkauf oder sowas. Habt euch doch nicht, aber gönnt doch mal. Gönnt doch mal. Vorzugsweise bei Mediamarkt, meint er, ne? Nicht bei Aldi. Ja, also. wenn ich wie Robert Geis mit 30 Fernsehern, weil ich überall in meinen ganzen Häusern Fernseher brauche, dann gönnt doch mal, dann geht doch mal vorne hin, geht mit eurer schwarzen American Express zu der Dame, drängelt euch vor und sagt, hier für den jungen Mann, ich bezahle. Zieht einmal durch und geht einfach. Aber guck mal, meine Community, gönnt doch. Das ist Freitag passiert, ne? Freitag kommt eine junge Dame, ich mache ja, wenn ich denn an den Raststätten halte, wo wir eben bei Raststätten waren, dann halte ich ja Allertal, das ist allgemein bekannt. Und aus dem Harz kommt eine junge Dame und der habe ich gesagt, ich wünsche mir, das ist schon länger her, ich wünsche mir eine Nuss-Marzipan-Sahnetorte, ne? So, wenn sie denn kommt und mich denn besucht auf der Raststätte, so, ne, für einen kurzen Talk. Ja. Und wie gesagt, die kommt aus dem Harz, ne? So, das, ja, und auf jeden Fall, Freitag war es dann soweit. Die kam wirklich, ja, die junge Dame, und hatte tatsächlich diese selbstgemachte Torte mit dabei. Ist das geil? Ja, das ist, deswegen habe ich ja immer noch nicht meine, ja, das ist voll geil, ist auch voll, mir hat mal einer, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht, war es Andreas? Das war richtig süß. Ach man, der hat mich vor, ich glaube vor einem halben Jahr nochmal drauf angesprochen gehabt. Da hatte ich Geburtstag und hatte Nachtschicht in meinem Geburtstag und bin, damals die Tour hatte ich noch von Eisenach nach Braunschweig und bin, genau, da musste ich vorne an dem Tor immer noch klingeln, dann bis das Tor langsam da aufging, morgens früh um 4. Und dann kam einer da mit dem Fahrrad angefahren, es war Winter, meine ich mich zu erinnern, und hat mir Geburtstagsgeschenke gebracht. Oh, nice. Morgens früh um 4. Er wollte zur Frühschicht. Aber er hat dran gedacht, dass ich Geburtstag habe und ich habe das nicht an eine große Glocke gehangen. Das fand ich auch süß. Also das finde ich schon wirklich, weiß dann auch ehrlich gesagt immer nicht, was ich sagen soll. Ja. Bin ich dann wirklich sprachlos in solchen Sachen. Ja. Wenn es denn auch bei Kleinigkeiten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn jemand mit einem riesen fetten Geschenk kommt, ich mag das nicht, ne? Ich mag das nicht. Denn lieber ein kleines Geschenk, das von Herzen kommt. Und ich sage auch immer, wenn das, jedes Jahr fragt mich meine Stieftochter, was willst du zur Geburtstag haben? Ich sage, ey, nix. Und wenn du was bringst, und dann sagt sie schon, unterbricht sie meinen Satz, ja, ich weiß, eine Tafel Schokolade. Ich sage, ja, na also, geht doch. Das. Also ich sag mal so, das Geschenk, was ich geschenkt bekomme, muss ich mir danach auch noch leisten können. Da ist mir dann die Größe egal. Ich sage jetzt mal so, wenn ihr also Bock habt, mir eine sehr große Segeljacht zu schenken, habe ich ein Problem, das Ding irgendwann wieder volltanken zu können. Hat auch einen Hilfsmotor. Ja, gut, stimmt. Okay, dann mache ich ein Motorboot. So, also wenn ihr mir sowas schenken wollt, habe ich ein Problem, keine Ahnung, das voll zu tanken. Das heißt, das ist dann ein zu großes Geschenk. Ja, Hubschrauber und ein Privatjet ist auch doof. Eine Harley zum Beispiel, eine nagelneue, die könnte ich volltanken. Die könnte ich mir dann leisten. Die könnte ich volltanken. Ich weiß, was du meinst. Das ist unangenehm, weil, weil die Leute jetzt Spaß beiseite. Die Leute haben privat Geld ausgegeben und also ich bin dann immer sehr kurz angebunden, weil ich halt Express fahre. Ich habe halt nicht so viel Zeit. Und hab ich dann, kenn's, genau das sage ich auch immer. Ja, ist ja so. Ja. Ich finde das ist doch, wenn die Leute in Hannover mich besuchen am Tor, habe ich ja nie viel Zeit, nur meine ganz normale gesetzliche Pause so. Und ich sag denen immer, das kommt so unfreundlich rüber, genau, wenn ich kurz Hallo sage. Aber die meisten haben da bis jetzt Gott sei Dank nichts gegen. So. Genau. Und ich habe auch da die Zeit und will dann, weil ich auch nach Hause will. Es gibt, also ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kann mir halt vorstellen, oder man muss es den Leuten vielleicht einfach nochmal sagen, wir sind ja in dem Moment gerade auf der Arbeit. Ja, genau. Wir arbeiten gerade, genauso wie ihr. Und da habt ihr ja dann auch nicht so viel Zeit, wenn da jetzt Privatleute kommen und hin und her. Klar, wenn man die Zeit sich nehmen kann, nimmt man die sich gerne. Aber im Endeffekt ist die Zeit endet, weil man dann weiter arbeiten muss. Wir werden dafür bezahlt zu arbeiten und nicht coole Fotos oder sowas zu machen oder Smalltalk zu führen. Muss man den Leuten dann, also mir selber ist es dann genauso unangenehm wie dir auch, dass man sagen muss, du, ich muss jetzt leider weiter. I'm sorry. Ja. Ich habe immer Angst, dass die dann denken, guck mal da, wie abgehoben, ne? Nicht mal 5 Minuten Zeit hat er. So. Auch, ich auch immer. Ich habe auch immer nach dem Gespräch, weil ich bin dann, ich sag's euch auch so, wie es ist, ich bin abends einfach müde. Also ich bin einfach müde. Ja. Und habe dann immer so das Gefühl, oh, war ich jetzt zu unfreundlich, war ich jetzt zu desinteressiert. Hab danach immer mega schlechtes Gewissen, aber sollte es so rübergekommen sein, Leute, ist es wirklich nicht böse gewollt. Ich bin A, gestresst, immer müde. Weiß ich dann auch immer nicht so, ich bin in meinem Kopf, bin nicht drauf vorbereitet tatsächlich. Das ist so das Problem. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Ich habe mal kurz ein Thema nochmal zum Abschluss. Haben wir eigentlich mal über diese Fahrradlobby gesprochen, weil ich das gerade in meiner Gruppe, wo ich die Themen reinballere. Ja. In deiner ich habe noch nichts. Ja, ich weiß. Haben wir da über die Fahrradlobby mal gesprochen, weil ich habe das hier als Thema ja drin, vom 26.04. noch. Ja. Haben wir drüber gesprochen? Nee, also nein, drüber gesprochen haben wir nicht, nein. Ich bin da in so eine Fahrradbubble reingeraten auf Twitter. Da musste ich ganz schnell diese Unterhaltung beenden. Also du kannst ja bei Twitter die Benachrichtigung für die Unterhaltung abstellen. Ja. Ja. Das musste ich machen, weil ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass ich diese Fahrradlobby am Arsch hatte. Und zwar behaupteten diese radikalen Fahrradfahrer, kennst du die? Also die wirklich, oh, ja. Also mit Warnweste, mit Kopfbedeckung, mit Blinken hier, Blinken da und ja. Hier diese Clips-Dinger unten am Hosenbein, damit er nicht so in die Kette kommt. Also diese richtig krassen, ausgetechnikten Fahrradmenschen. Und ja, die denken, die haben Fahrradfahren erfunden. Ja, ich weiß. Und die ja. Gegen alle anderen Fortbewegungsmittel sind, was nicht mit Fahrradfahren zu tun hat. Sozusagen. Ja. Die hatte ich am Arsch. Und zwar ging es um den toten Winkel. Und ich habe mich mit denen ein bisschen nur hin und her geschrieben, weil ich dann das gesehen habe, es hat keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Weil sie sind der Meinung gewesen, es gibt keinen toten Winkel beim LKW. Oh, die Diskussion kenne ich. Also es gibt auch einen toten Winkel schon beim PKW. Ja. Es gibt auch einen toten Winkel auf dem Fahrrad, weil du nur anatomisch dich nicht wie so ein Dings 360-Grad-Blick oder wie so ein Hase, der fast 360 Grad abdecken kann. Ja. Ist das auch schon ein toter Winkel. Und dann kommt der Faktor Mensch noch dazu, dass du nicht alle Spiegel gleichzeitig hast. Das heißt, da ist dann auch ein toter Winkel im Theoretischen. Und es gibt, und die waren, nein, es gibt keinen toten Winkel. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, dann du, der noch nie einen LKW gefahren hast, willst jetzt hier jemanden, der über 20 Jahre lang auf dem LKW sitzt, erzählen, dass es keinen toten Winkel gibt und ich sage dir mit 20 Jahren Berufserfahrung, dass es einen gibt. Es gibt keinen toten Winkel. Es gibt, wenn du die Spiegel richtig einstellst, genau. Ich sag, ja, du kannst den toten Winkel minimieren, ja. So, und dann musst du aber auch wirklich starr sitzen bleiben und bloß nicht mehr bewegen. Ja. Ja. Also sobald du dich ja wieder bewegst, nach vorne, nach links, nach rechts, egal wie, zack, ist der tote Winkel wieder größer. Ja, und wir können unseren Augen nun nicht entkoppeln, dass das rechte Auge den rechten Spiegel und das linke den linken. Ja. Und wir sind auch begrenzt nur aufnahmefähig, was Zeitgleiches bedingt. Also wir können nicht alles gleichzeitig machen. Nee. Und es gibt bestimmt auch noch einen Punkt am LKW, wo du dich hinstellen kannst, wo man dann nichts sieht. Ich sag mal, mir würde zum Beispiel als Paradebeispiel ist, du hast ja auch einen mit Spiegel, ne, ein LKW. Ja. So. Jeder, der einen LKW fährt und der dieses Podcast hört, kann jetzt bitte nicken. Wenn ihr in einen Kreisel reinfahren wollt und es ist durchaus ganz schnell möglich, dass ein Sprinter vom Sichtbereich hinter den Spiegeln verdeckt ist, wenn der von links den Kreisel reinfährt und wenn er genau in dem Punkt ist, wo die Spiegel von euch davor sind, wenn es keine Spiegel sind, die in der Mitte einen kleinen Zwischenraum haben. Genau, den siehst du nicht. Das ist auch einfach nicht. Das ist auch ein toter Winkel. Ja. So. Oder A-Säule, Fahrerseite. Da kann schon mal ein Smart hinter verschwinden, hinter der A-Säule. Ja. Und ein Fahrradfahrer schon längst. Also, genau. Nur mal so, für die ganzen Kamikaze-Fahrer, die meinen, nicht gucken zu müssen, durch den Kreisverkehr zu ballern wie die Idioten. Guck mal, jetzt hat einer einen toten Winkel übersehen, oder warum kommen Sirenen im Hintergrund bei dir? Ja, das, obwohl Fenster zu ist, ne? Das, ich sag ja nicht. Ja, alles nur Verbrecher hier. Das, ich glaube, das war gar kein Krankenwagen, also, das war Polizei, glaube ich. Oh ja. Nee, das aber kann man hören. Ich finde es so krass, dass Leute, die in diesem Thema überhaupt nicht sind, die überhaupt keinen LKW fahren, sich dann anmaßen, jemanden, der den Beruf seit Ewigkeiten macht, zu sagen, nee, du irrst dich. So ein Quatsch. So, das habe ich ja gefühlt jede Woche. Ja. Jede Woche. Was die alles besser wissen, ne? Und dann fragst du dann so, ja, und du, wie lange fährst du LKW? Nee, ich fahre kein LKW. Ach so, okay. Okay, klar. Yes. Ich versuche auch einen Drucker zu sagen, dass er die Zeitung besser drucken kann, wenn er das Blatt anders legt oder so. Ja, ja. Das ist die Hauptsache, klug scheißen, die Fresse aufreißen. So, keine Ahnung. Ich weiß, ob die sich dabei besser fühlen, ich weiß nicht. Ich habe so ein Problem mit diesem Fahrrad, mit dieser Fahrradlobby, mit diesen radikalen Fahrradfahrern, die der Meinung sind, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer jetzt zurückstecken müssen, nur weil sie Fahrrad fahren. Weil wir jetzt hier gerade diese grünen Minderheit mit oben Dings haben. Die haben alle eine Daseinsberechtigung, werden alle irgendwo gebraucht. Und Alter, wenn du das, den Luxus hast, du fährst mit deinem Fahrrad halt, brauchst halt nicht weite Strecken fahren, du kannst mit dem Fahrrad fahren, bitte gönn. Mhm. Ja. Aber dieser, dieser LKW-Hass dann geht mir so auf den Sack, Alter. Ihr Spackos könntet euch nicht mal mehr einen Sattel leisten, wenn wir nicht fahren würden. Geht mir so auf den Sack. Oh, die gehen mir auf. Hab ich schon gesagt, dass die mir auf den Sack gehen, diese Fahrrad. Also diese Hardcore-Biker, die gehen mir auch auf den Sack, da bin ich ganz ehrlich. Ja, die haben dann das Fass aufgemacht, haben zu ihm gesagt, LKWs haben in der Stadt nichts zu suchen. Da habe ich gedacht, ich schlag einen dieser drei Monitore gleich kaputt hier. Ja. Du hast als LKW in der Stadt nichts zu suchen. Nein. Genau. Ja, finde ich gut. Ja. Genau. Anstattdessen, weil die denken ja nicht. Wenn er sich neue Speichen kaufen will und der Laden in der Stadt aber keiner hat, weil der LKW ja nicht reinfahren darf, dann macht er dicke Backen, der Affe. Ich erkläre dir mal ganz kurz, einfach nur ganz kurz, warum LKWs in der Stadt wohl eine Daseinsberechtigung haben. Sagen wir mal, ein Einzelhandelsladen wie Aldi wird angefahren. Oder Lidl oder wie sie alle heißen. Mhm. Die meisten Geschäfte sind in der Innenstadt. Ja, wenn jetzt einer kommt. So, der kommt jetzt mit einem Einachser-City-Auflieger, fährt da ran und entlädt. Mhm. So, jetzt sagen diese Fahrradlobbyisten, nee, wir wollen keine LKWs in der Stadt. Das kann mit Kleintransportern angeliefert werden. So, jetzt pass mal auf. Mhm. Wie viel Kleintransporter brauchst du für einen großen? So. Ja. Und dann hat dieses Personal in den Einzelhandelsläden auch nicht den ganzen Tag Zeit, über den ganzen Tag verteilt, diese Ware anzunehmen, weil die wird morgens angeliefert und dann. Wer bezahlt die ganzen Fahrer? Die ja gar nicht da sind. Die gar nicht da sind. Und ja, aber die Crew in den Einzelhandelsläden, die sortieren ja vor Ladenöffnung dann schon mal alle Waren, die ausgegangen sind, wieder neu ein, weil die morgens früh vor Tore Öffnung wurde ja alles angeliefert. Und wenn es nach den Herrschaften geht, dann kommen über den Tag verteilt 150 Kleintransporter angeballert. Und jedes Mal müssen, wo willst du das Personal in den Läden herbekommen? Die haben auch noch was anderes zu tun, als den ganzen Tag immer die Ware zu verräumen. Ja. Das ist einfach also nur so dumm. Der Trend geht ja auch eher zu größer und länger, anstatt kleiner und öfter oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das heißt, das Lagerpersonal ist gar nicht darauf vorbereitet, kleinere Fahrzeuge zu entladen bzw. anzunehmen. Da geht es ja schon los. Ja. Also die würden eher sagen, ey, komm mit einem 70-Meter-Trailer, den machen wir dir, den rumsen. Einmal am Tag, runter, ja, weg. Genau. So. Ja, du hast ja dann auch diese Fahrradterroristen, die haben ja auch nicht drüber nachgedacht, dass es auch eine Tonnagenbeschränkung gibt. Also so eine Joghurtpalette, die über 2 Meter ist, die wiegt dann schon mal etwas über eine Tonne. Wie kriegst du die in so Getränke. Getränke. Wie kriegst du das in so einen Kleintransporter rein oder was weiß ich? Und wie schwer soll denn der beladen sein? Das heißt, die LKWs müssen denken. Ich verstehe nicht, warum man sich so radikal dagegen wehren muss, was seit Jahrzehnten normal ist und einfach den Luxus erhält, den man hat. Man geht in einen Laden, kauft sich das Getränk, das Essen, was man haben möchte und hat kein Schild derzeit nicht verfügbar da drin stehen. Ja. Genau. Das verstehe ich. Also mir geht das auch manchmal auf den Sack. Ich weiß, es ist eine Minderheit, ja. Ja, die schreien halt sehr laut. Die schreien halt sehr laut, ja. Genau. Deswegen muss man dann irgend so einen Rettich nehmen und den dann mal einfach mal kurz in die Futterlade schieben, damit das Schreien aufhört. Das geht mir auf den Sack. Ja, genau. Übrigens, wo wir gerade jetzt hier, kurz nochmal zum Schluss. Ja. Gestern bin ich in einem Stream, habe mich in eine Diskussion mit eingeklinkt, ja. Und also ich lurke halt sehr, sehr oft und folge dann halt auch erst entweder gar nicht rein oder erst viel später. Auf jeden Fall war das eine coole Diskussion. Ich denke, da klingst du dich jetzt ein. Es ging da natürlich um LKW und es war ein ETS-Kanal. Und dann waren die am Hin und Her diskutieren und so. Ist ja auch egal, das spielt gar keine Rolle. Auf jeden Fall folge ich da rein und schreibe dann auch was zum Thema. Und dann kommt, ey, der Typ, der ist berühmt. Ich denke, wie, der Typ ist berühmt? Was sagt der denn da? Also im Discord eine Stimme, ne? Ja. Und der Streamer so, kenne ich, Druckverlust kenne ich nicht. Wer ist denn das? Und so. Und da sagt dieser Typ im Hintergrund, der macht doch Podcast mit Kai zusammen. Da war ich das erste Mal dein Sidekick. Oh! Ich hoffe, du bist. Ey, der Tag ist gerettet. Alter, ist mein Sidekick, das ist das nur erlebt. Ja, genau. Ich denke, boah, gleich erstmal bannen und blocken und so. Ich denke, komm. Ich habe mich dazu natürlich nicht geäußert, ich fand es nur halt echt amüsant, so, ne? Ich denke, wie geil. Er kennt mich nicht durch die Streams, er kennt mich durch den Podcast. Geil, okay. Aber wir dürfen nicht sagen, wie er heißt, nein? Ich habe es tatsächlich auch wieder verdreht. Das war ja nur eine Stimme im Hintergrund. Ach so. Also im Discord, genau. Ah ja, von der Streamer von selber kannte mich ja nicht. Ach so, ja. Okay. Genau. Geil. Aber dann gehen da liebe Grüße raus. Ja, ja, danke nochmal. Irgendwann hast du auch deinen Sidekick. Das, ja, na klar. Das, Elrex ist mein Sidekick. Stimmt, Elrex ist dein Sidekick. Genau. Oh, der haut dir eine rein. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, Podcast lade ich die ersten 3 Wochen nicht mehr hoch. Ja, abschließend von diesem Podcast kann ich nur sagen, schönen Urlaub. Können wir denn nächste Woche nicht aufnehmen, ne? Doch, können wir tatsächlich. Ich bin nämlich dann wieder da. Ah. Also, wir können in der Theorie aufnehmen. Ich habe mir den Sonntag auch freigehalten, den nächsten, auf jeden Fall. Also, da können wir nahtlos weitermachen. Okay. Dann, wenn du möchtest. Wenn ja, du gerne, möchtest. gerne. Jojo, wir haben uns ja auf Regelmäßigkeit verschworen. Genau, deswegen habe ich mir den Sonntag nämlich auch, ich denke, jetzt ist wieder 2 Wochen ausfallen lassen. Nee. Erstmal umgestrickt. Ich habe die MAD-Story gar nicht erzählt. Die was für eine Story? Die MAD, Militärischer Abschirmdienst. Stimmt, und deinen kennengelernten Freund auch nicht. Auch nicht, genau, den ich bei TikTok, das ist so ein geiler Zufall. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Achso, aber lass mich abschließen mit einem geilen Serientipp. Ja. Warte kurz. Serie Paramount Plus. Also, ich habe Paramount Plus auch. Mhm. Das könnt ihr tatsächlich auch, ihr könnt auch bei Amazon anscheinend sehen. Eine Serie mit Sylvester Stallone. Und der macht Serien? Jetzt pass auf, das müssen wir noch kurz sagen. Also die anderen Allstars, die bringen ja im Moment Filme raus, sind einfach Bruce Willis, einfach nur scheiße. Gut, jetzt kann er nicht mehr, weil er leider schwer erkrankt ist, aber alle anderen Allstars, die wir in den 90ern Jahrtausendwende hatten, die bringen ja einfach nur noch Scheiße irgendwie raus. Da kommt ja nichts anderes Vernünftiges mehr. Nicolas Cage und dein Kram. Alter, ich habe vorhin meine Freundin die anguckt, die hat sich auch kaputt gelacht. Eine richtig geile Krimiserie. Und zwar heißt die Serie, Freunde, bitte aufschreiben, Tulsa King. T-U-L-S-A, Leertaste, King. Mit Sylvester Stallone. Und zwar ist er, ich muss kurz erzählen, es ist die erste Folge ist so geil. Er ist 25 Jahre für die Mafia im Knast gewesen, hat niemanden verraten und kommt dann raus zu dem Mafia-Paten, bla bla hin und her. Und wird, weil er 25 Jahre weg war, er kennt nicht mal ein Smartphone und alles eine Scheiße. Das ist so geil, Mann. Und er ist halt noch so ein Mafia-Typ aus den alten Zeiten, 25 Jahre davor, und hat jetzt sich auf einmal mit Apps und Uber rumzukämpfen und bla bla. Und wird von den Mafia-Leuten, weil er halt zu alt geworden ist, auf so ein altes, so ein kleines Dorf versetzt und muss dann dort Schutzgeld eintreiben. Ist so, die erste Folge war so geil. Bitte guckt euch wenigstens die erste Folge an. Bitte. Ist eine geile. Muss ich aber auch mal reingucken. Die ist so geil. Wir haben gelacht vorhin. Das war kurz vor der Aufnahme, dass ich normal solche Filme gar nicht guckt. Sie sagt, aber die war so witzig. Weil ich muss ja so ein Beispiel sagen. Er kommt, weißt du, die haben so hier so wie Gras in so Laden, so hier so Haschisch, wo der medizinische Haschisch wird da verkauft und so. Und er kommt dann an, so richtig wie so ein alter Mafia-Boss mit Sonnenbrille, kommt dann in diesen Laden rein. Da stehen nur so vollgedopte Öko-Landeier, weißt du? Und er will jetzt Schutzgeld eintreiben. Und geht dann halt zu diesem Tresen zum Beispiel hin und sagt zu dem Besitzer hier, wer schützt euch denn hier? Und dann sagt, wer betreibt denn diesen Laden hier? Und dann er so, naja, der Ladenbetreiber. Und wer schützt euch? Vor wen? Ja, vor den Gangs. Er so, was für Gangs? Wir haben hier keine Gangs und so. Da ist halt nichts, keine Kriminalität. Und er muss jetzt Schutzgeld eintreiben bei allen Läden und so. Bitte guckt euch diese Serie an, die erste Folge. Mega geil. Bitte. Bitte guckt euch das an. Die lacht euch tot. Ich guck mir das auch an. Die lacht euch tot. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Die ist so erfrischend und Sylvester Stallone ist so gut, weil es so ein geiler, trockener Humor ist. Die ist ab 12. Die ist jetzt nicht unheimlich brutal gut. Der haut vielen da einen auf die Fresse. Aber die ist einfach so funny und geil. Geniale Serie. Ist ganz neu rausgekommen. Sehr gut. Okay. Also. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Genau. Ich bin Macht's raus. Gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Folge Nummer 23. Ciao, ciao. Ciao.